Wir warten auf euch. Wir sind gespannt, was heute Nacht hier abgeht. Wir haben 8 Stunden Live-Übertragung vor uns bis morgen früh um 6 Uhr. Jetzt übertragen wir erstmal vom Main Floor. Oscar De La Fuente ist jetzt an dem Plattenspieler mal die ersten 45 Minuten. Dann gibt's auch gleich J-Frog als nächstes. Und dann wird immer mal wieder hin und her geschaltet. Die Moderatoren, also der Falk, wird mich heute Nacht hier ein bisschen unterstützen. Wir werden es euch dann immer sagen, oder ihr werdet es natürlich auch hören, von welchem Floor aus wir live übertragen. Denn heute soll keiner zu kurz kommen. Wir haben also die Hardtrancer, die Hardstyler am Start. Von dort werden wir immer mal wieder 30, 45 Minuten übertragen. Genauso wie das hier auch vom Mainfloor der Fall sein wird. Und es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Morgen oder ja, am Mittwoch müssen zwar einige arbeiten, aber trotz all dem haben sich viele nicht nehmen lassen, heute Nacht hierher zu kommen. Ich habe mich schon mit einigen unterhalten, die teilweise hier morgen früh um 6 rausgehen und um 6:30 direkt oder um 7 mit der Arbeit anfangen. Und das wird richtig durchgezogen. Und wir waren eben auch mal kurz auf dem Parkplatz noch unterwegs. Das ist unglaublich. Aus Holland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Frankreich. Von überall stehen hier schon Autos. Das sieht man ganz, ganz selten. Und da sind wir natürlich von Sunshine Live sehr, sehr stolz drauf, dass auch heute wieder alle hierher pilgern zu dieser Party. Zum Welcome to the Club Christmas Rave. Sozusagen die Abschlussparty von Welcome to the Club live on Tour des Jahres 2006. Was erwartet euch heute Nacht alles? Zum einen der Tobi an der Technik, der hier die Stellung halten wird die nächsten 8 Stunden, aber heute sich entspannen kann, da er hier oben in einem schönen Technikraum, speziell für die Live-Übertragung gebaut wurde, sitzt und sich locker machen kann. Und dann haben wir hier den Falk, der jetzt schon auf dem Hardstyle-Floor auflegt als Soda-Freak. Er wird mich nachher hier unterstützen bei der Moderation und wird euch natürlich auch ein bisschen durchs Programm führen. Wir haben Karten an der Abendkasse. Das wurden wir heute auch den ganzen Tag über gefragt, ob man denn später noch reinkommt, weil wohl angeblich wieder einige erzählt haben, es wird keine Karten mehr geben. Also es gibt die ganze Nacht Karten, und sollte es hier einen Engpass geben, dann werdet ihr auf jeden Fall hier am Radio vom Falk oder von mir informiert. Aber es ist wirklich so, wir haben weit über 1000 Karten noch für die Abendkasse. Also ihr könnt problemlos hierher fahren, auch wenn draußen eine große Schlange ist. Also das passt auf jeden Fall alles locker hier rein. Und ich denke mal, es wird eine richtig geile Nacht. Bitter vor, hat schon von 21 bis 22 Uhr gespielt. Jetzt Oscar De La Fuente, nachher gibt's J-Frog, DJ Goldfinger, dann meine Wenigkeit, der Clubbing Man, Star Splash, Frankie Tunes ist mit am Start, DJ Shock, Floorfiller, Frank Raven, DJ Sequencer. Wir haben jetzt gerade schon auf dem Hardstyle Floor Soda Freak, AK, DJ Falk, Plutonium Boy, DJ Wack, Techno Boy, zum ersten Mal auch dabei bei einer Welcome to the Club, ist mit am Start, DJ Central 7, Melanie De Trier, und dann natürlich auf dem House Floor, auch da wird heute ordentlich gerockt, DJ Live, DJ Houseflow, die Dancefloor Sands aus Österreich angereist. Tommy Serrano ist mit dabei, DJ Kokofee als einzige Frau heute Abend, Stefano Prater aus der Schweiz, und dann ganz zum Abschluss sozusagen die Rauskehrer, nochmal unsere Residents. Also, wenn ihr auf irgendeine Art von elektronischer Musik steht, dann seid ihr heute Nacht richtig hier im Kingy Palace. Ich wünsche euch allen viel Spaß, ich bin der Clubbing Man, und jetzt gibt's erstmal Oscar für euch, damit ihr seinen Sound auch ein bisschen hören könnt, denn er ist ja auch zum ersten Mal dabei bei einer Welcome to the Club, und es geht direkt los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, denn das gibt mit Sicherheit eine geile Party innerhalb der Trackstar Mix Mission. Welcome to the Club Christmas Wave, heute Nacht live aus dem Kingy Palace in Sinsheim. Die Trackstar Mix Mission 06. Sunshine Live. Powered by Trackstar, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Lexi, Noxi, Flexi, Fixi drauf. Paxi, Fixi, Rotzi, Kreuzi, nimm sie, wirf sie, zieh sie aus. Paxi, Fixi, Roxi, Treuxi, Sauxi, Luxi, Schicksi drauf. Paxi, Fixi, Stoßi, Foxi, Reizi, Pimpsi, schmeiß sie raus. Paxi, Fixi, Knaxi, Lexi, Noxi, Schmexi, Schicksi drauf. Paxi, Fixi, Rotzi, Kreuzi, nimm sie, wirf sie, zieh sie aus. Paxi, Fixi, Roxi, Treuxi, Sauxi, Luxi, Schicksi drauf. Paxi, Fixi, Stoßi, Foxi, Reizi, Pimpsi, schmeiß sie raus. Paxi, Fixi, Paxi, Fixi. When you started going, 'cause I'm high.

Let me see your hands in the air. Alle Hände hoch! We'll be right back. Achtung Autofahrer, wir haben eine Gefahrenmeldung auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Der linke Fahrstreifen ist hier blockiert auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen. Weiterhin gute Fahrt durch die Nacht mit der Trackstore Mixmission 06 bei Sunshine Live. Live aus dem Kinky Palace in Sinsheim. So Sunshine Live. Wir sind unter euch. Die Trackstore Mixmission 06. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Show me your hands in the air, alle Hände nach oben! Put your hands up for Detroit! Bye-bye. Klatschen! Mr. J-Frog, komm live! Eine Frage, wie ist es schon wieder? So, auf geht's! Der Sunshine Live, welcome to the club, Christmas Rave. 2006, der zweite Weihnachtsfeiertag. Hier sind die Partyleute aus dem Kingi Palace. Das war unser erstes Gast-DJ-Set, Oscar de la Fuente aus Mallorca.